Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 602, der mächtige Fingernagel. Ja, genau, ein neues Gerät, das gefaltet werden kann, ja, so wie das Galaxy, das Huawei Fold, oder heißt es Galaxy Fold, egal, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Flip heißt es, glaube ich, bei Galaxy, genau. Dieser wunderbare Trend für Leute, die zu viel Geld haben, ja, so Handys, die man zusammenklappen kann. Also ich meine nicht so wie früher vernünftig, ne, so zusammengeklappt und damit das Display geschützt ist, sondern man klappt es heute zusammen, um etwas zu haben, was man eh nicht nutzt oder so. Naja, egal, ich will es nicht überdramatisieren. Es gibt ja schon einige Nischenanwendungen, die man da ganz gut machen kann. Früher hat man immer gesagt, oh, auf dem großen Bildschirm jetzt ist es dasselbe wie auf dem kleinen Bildschirm. Ja, da musst du endlich mal ein Tablet-Betriebssystem her. Ja, und jetzt ist es natürlich gut, ne, klar. Aber ihr wisst ja, ne, die haben ein kleines Problem. Denn diese faltbaren Displays, also die LCDs, das ist schon okay. Ja, aber normalerweise ist ja, oder was heißt normalerweise, immer ist ja, ist ja ein Schutz über dem eigentlichen LCD oder AMOLED-Screen oder was auch immer drüber. Ja, muss sein, weil die Dinger sind so extrem empfindlich, die würden schon das reine Berühren kaputt gehen, ja, durch die Säure an den Fingern und so weiter. Aber das ist natürlich klar, da kommt Glas drüber normalerweise. Logisch. Ne? Gorilla-Glas. Das ist ja bekannt, kratzfest, robust, Wahnsinn. Ja. Technische Errungenschaften von Jahrzehnten steckt dahinter. Nicht ironisch gemeint, sondern wirklich, dass wir heute auf dem Smartphone ein Glas haben, das durch nur wenige Sachen wirklich zerkratzt werden kann, ist eine faszinierende Sache, finde ich. Ja. Da gab es sehr viele Entwicklungen in dem Bereich. So, das Problem ist, das kann man nicht nehmen für faltbare Smartphones. Denn Glas und Falten geht nicht. Ja, können die das tausendmal faltbares Glas nennen oder flexibles Glas? Das ist mehr oder minder natürlich, ja, sagen wir mal, man setzt da, ich weiß nicht, wie das funktioniert, man setzt eventuell vielleicht ein Teilglas damit bei, aber es muss ja flexibel sein. Also was macht man? Man mischt es mit Kunststoffen. Und haben Kunststoffe leider die Angewohnheit, dass sie schnell kaputt gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Guckt euch mal das neue Video an von Cherry Rick Everything, ja, von dem neuen Oppo Find N, ja. Das Teil kostet nur so etwa 1.500 Dollar, ja. Ist auch kein Problem. Guckt euch das mal an. Er ist wirklich sehr positiv für dieses Gerät, ja, gestimmt, muss ich sagen. Also das ist schon einigermaßen robust, ja. Aber für mich war es klar, dass das ein Witz ist, als der Fingernageltest kam. Denn wie bei den anderen auch, bei allen solchen Flipphones, gibt es ein einfaches Problem. Man kann es eigentlich nicht benutzen. Denn schon bei der normalen Benutzung kann man mit dem Fingernagel Kratzer kann man da nicht sagen, eine Delle reindrücken. Sieht aber aus wie ein Kratzer. Den kann man auch nicht mehr rauskriegen. Es ist vorbei. Ende. Und von anderen Sachen brauchen wir erst gar nicht drüber zu sprechen, ne? Was noch härter ist als ein Fingernagel. Wie soll ich das sagen? Also 1.500 Dollar Display mit dem Fingernagel zerstört. Das ist ungefähr so wie die alten Geräte, ganz alten Geräte früher. Ja, die alten, ganz alten Smartphones, die super ausgestattet waren, wunderbar. Aber die hatten ein Problem. Die waren noch nicht mal Spritzwasser geschützt. Gar nichts. Heutzutage ist jedes Handy irgendwie Spritzwasser geschützt, auch wenn es kein Rating hat. Ja. Aber das war bei den ersten Geräten war das nicht so. Und da kam mir das so, oder kommt mir das so vor, ist der voll die Hightech, total absoluter Wahnsinn, alles drin, ja, Megabyte an Daten damals, ja, war irre, sage ich euch, ja. Dann geht man mit dem Teil raus, ja, das fällt einem in die Pfütze, das Ding ist kaputt, Daten weg, tschüss, Ende, das war's, weil Cloud-Dienste gab's ja auch noch nicht. So, bam. So ist es, ne? Notebook, also Notizbuch, ne? Mein, so Papiernotizbuch, ne? Ins Wasser gefallen, oh Mist, schnell aufgehoben, ne? Ah, trocknen lassen und gut ist. Ne? Ja, so ist es halt, ne? Und das kommt mir so genauso vor, ne? Also Fingernagel, ja, also ja nicht drauf tippen auf dem Teil, ne? Mein $1,500 Display, aber pff, nicht drauf tippen, sonst kann's Spuren hinterlassen. Ja, ich komme noch zu weiteren Folding Phones heute. Jetzt mache ich erstmal weiter, ne? Samsung Exynos 2200 ist ja jetzt offiziell vorgestellt worden. Hm? Und jetzt könnte man vielleicht meinen, dass es eben doch nicht zusammengehangen hat wegen der schlechten Leistung gegenüber dem Snapdragon 8 Gen 1. Denn offenbar hat sich hier was getan. Und möglicherweise ist deswegen der Prozessor auch verzögert worden. Der ist nämlich jetzt richtig gut vorgestellt worden, übrigens unter dem seltsamen Titel, der kann auch hinten losgehen, dieser Titel, Exynos 2200, Playtime is over. Okay, ich hoffe, die wissen, dass das auch umgedreht werden kann, ne? Also spielen kann man damit nicht, ne? Und darum geht's aber. Trotzdem hat das Teil eine Radeon-GPU nun verbaut und damit eine Konkurrenz zu den herkömmlichen GPUs, die damit drauf sind. Und das ist sehr, sehr interessant. Diese Architektur ist von AMD lizenziert und die kam bisher nur bei Grafikkarten von RX 6000er Baureihe, ja, und den Chipsätzen von der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X und S zum Einsatz. Also das hört sich schon mal ziemlich gut an. Gut hört sich das an, ja. Die letzten Geekbench-Tests haben gezeigt, dass da im Single-Core-Modus noch ein bisschen zugelegt wurde. Ich komme dazu aber ganz, ganz am Schluss der Sendung nochmal. Da gibt es nämlich nochmal einen richtigen Hammer. Ne? Da kommt die berühmte Rio-Rubrik am Ende der Sendung. Ne? Ich hab's ja gleich gesagt. Ne? Tja, ja. Und auf jeden Fall wird das ein interessanter Prozessor werden. Allen Unrufen zum Trotz scheint es eher ein interessantes Teil zu sein, dieser Exynos 2200. Und der befindet sich jetzt auch laut Samsung in der Massenproduktion, aber es dauert eben jetzt noch eine Zeit, bis der dann auch tatsächlich vorliegt. Er soll sich nicht nur auf das Galaxy S22 beschränken, sondern möglicherweise könnte er auch in ARM-Notebooks eingesetzt werden. Auch das ist sehr interessant. Also man traut dem Prozessor doch einiges zu. Die große Unbekannte ist natürlich die Hitzeentwicklung. Da muss man mal schauen, wie soll das dargestellt werden dann letztlich in der Nutzung. Das wird man halt erst sehen, wenn die ersten Geräte auf dem Markt sind. Aber offenbar ist da auch Da schwingt so ein Ton mit. Man will sich da nicht festlegen, ob der Prozessor jetzt für das S22 ausschließlich oder überhaupt eingesetzt wird. Da will man sich noch nicht festlegen. Also ich denke, da könnte das Problem sein, ob der Prozessor von der Hitzeentwicklung her dafür geeignet ist, in einem Smartphone wie dem S22 überhaupt richtig so zu funktionieren. Ja. Nun gut, wir werden sehen. Die nächste Meldung, ja, Honor Magic 5. Ja, auch so ein Folding Phone, das war aller Wahrscheinlichkeit nach, weil anders kann es nicht sein, ne, mit dem Fingernagel kaputt machen kann. Die Preise für das Gerät, die gehen durch die Decke. Eine richtige Inflation, schreibt GizChina dazu. Ja. Der Hintergrund ist, die Nachfrage ist ziemlich hoch in China. Also die Leute in China haben offenbar so richtig Kohle. Jedenfalls die Leute in den Ballungszentren. Ja. Ist ja auch bei uns so, ne? Bei uns wird ja auch immer so ein Schnitt, ja, genommen. Ja, wenn ich mal angucke, so, ja, in der Hauptstadt, ne, was dort alles gibt und was die Leute sich dort alles leisten, ja, und so weiter, dann ist das alles ja ganz toll. Ne? Zumindest so für einen Teil von der Bevölkerung. Und da fahren auch Autos rum, ne? Mein lieber Scholli, da schlackerst aber mit den Ohren, ne? Das ist dann eben in anderen Regionen zum Beispiel wieder ganz anders. Ne? Wenn du da mit so einem BMW i7 auftauchst, ne, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du das Auto gleich freiwillig ab oder es wird zu Schrott gemacht. Ja, also es ist immer halt dieses, ne, diese Verallgemeinerung. Klar, macht man gern. Also man könnte davon ausgehen, dass in China die Leute jede Menge Kohle haben. Denn dieses teure Handy für 1568 Dollar ging anscheinend weg wie geschnitten Brot, also jedenfalls mehr als Honor vermutete. Und jetzt wird das Gerät gehandelt bei verschiedenen Drittanbietern bis zu 2678 Dollar. Und offenbar verkaufen die sie immer noch zu dem Preis. Ist ja Wahnsinn. Da kann ja die PlayStation 5 einpacken. Ich meine, ne? Hauptsache, man hat ein Gerät, das man Fingernagel kaputt machen kann, aber falten kann. Dann sieht man es auch nicht mehr, so wo man jetzt den Streifen mit dem Fingernagel reingemacht hat. Wenn man es zuklappt, ne, dann hat man ja hinten das normale Display. Das wird dann wahrscheinlich auch die meiste Zeit über genutzt werden, das normale Display. Und weiß nicht, wie oft es dann aufgeklappt wird von den Leuten. Hoffentlich nicht so häufig, weil irgendwann, ne, ist das Scharnier dann auch kaputt. Und aber naja, egal. Ach ja, Ironie, ach ja, Sarkasmus ist doch was Schönes, aber ich weiß nicht, 2678 Dollar, da muss ich schon sagen, also da weiß man wirklich nicht mal, was man mit seinem Geld machen soll, ja, wenn man sich sowas kauft für den Preis. Es ist heftig, heftig, heftig. Dabei hat das Ding ja noch nicht mal einen vernünftigen Prozessor, das hat ja den Snapdragon 8 Gen 1. Niemals, ja. Auch da komme ich später noch dazu. Naja, so sieht es aus. Ja, also Samsung Exynos 2200 übrigens nochmal, ne, mit Raytracing Support. Also wie bei der PlayStation 5, ganz interessant. Wird natürlich nicht die Leistung haben, aber lieber Schwan, nicht übel. Ja, Galaxy S22, ja. Ja, weil wir da schon da von dem Exynos 2200 sprechen, das wird jetzt erwartet am 9. Februar. Also zumindest mal die Ankündigung, dass es kommt. Das ist ja mittlerweile so, die Ankündigung zur Ankündigung, ja, dass es irgendwann da mal kommt. Das ist anscheinend jetzt normal geworden. Ja, auch das hat leider nur ein Snapdragon 8 Gen 1, kein MediaTek Dimensity 9000 drin. Das wird sich noch rächen. Aber das war zu erwarten bei dem Gerät. Ehrlich gesagt, bei der normalen Kundschaft von der Galaxy-Reihe spielt das auch wirklich keine Rolle, denn Es ist ein Samsung, es ist das neue Gerät der S-Reihe. Und damit könnte da drin irgendwas sein, ist egal. Ehrlich gesagt, der Exynos 2200, ja, der soll ja in der europäischen Version drin sein. Ne? Das Snapdragon 8 Gen 1 ist ja, eigentlich überall, ne, drin, außer eben in der europäischen Version. So wie das aussieht momentan in der europäischen Version der Exynos 2200. Das könnte sich als Glücksfall erweisen noch, ja, nach den neuesten Tests und eben nach dieser neuesten Ankündigung. Wer weiß, ob da nicht nochmal ein zusätzliches Bonus-Schmankerl auf die europäischen Benutzer wartet. Ich bin jedenfalls ziemlich sicher, ich würde eher mal den Exynos 2200 probieren als den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Aber warum, das werdet ihr dann auch noch am Ende der Sendung hören. Ja, Google Play Games mit Android Games für PCs ist jetzt rausgekommen. Es wurde ja schon angedroht und tatsächlich, jetzt ist es erhältlich. Gut, es ist gut für die Leute, die eben jetzt einen Windows-PC haben. Die können damit eben auch zocken. Ich bin aus dem Grund ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir das erstmal für Linux erhofft, ja, weil Android und Linux ist ja im Prinzip dasselbe System, nur mit anderen Libraries, ja, und die kann man sogar noch ganz gut emulieren auf Linux. Vielleicht hat deswegen auch Google keinen Bock da gehabt, hier Arbeit zu investieren, weil es schon, ja, grundsätzlich, also prinzipiell möglich ist, aber halt, naja, mit etwas Basteleien. Aber es funktioniert. Und für die PC, Leute, dann natürlich jetzt Google Play Games, ne, für PC, dann ein, ne, paar Mal klicken und schon kann man Android Games zocken. Gar nicht schlecht. Allerdings, auf der anderen Seite, negativ, es gibt natürlich momentan erst wenige Games dafür. Man kann nämlich nicht alle spielen. Das muss unterstützt werden. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ist nun mal so. Darunter sind aber immerhin Asphalt 9 Legends, Cookie Run, Gardenscapes, State of Survival und Summoner's War, sowie Top War Battle Game, ja, und ein paar andere noch. Im Moment Südkorea, Taiwan und Hongkong, aber Google sagt, dass es ziemlich schnell in viel mehr Regionen zur Verfügung steht. Ich denke, da sind wieder rechtliche Aspekte, ein Grund, warum das nicht so schnell startet. Oder man möchte erstmal testen, ob es da irgendwelche Probleme gibt noch, damit man das nicht gleich weltweit hier propagiert und dann auf dem Bauch landet damit. Ne? Ja, also eigentlich gibt es da nichts Negatives dazu zu sagen. Das ist eine schöne Sache, dass es das jetzt gibt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es sowas Einfaches auch unter der Linux-Oberfläche gibt. Google Play Games, fertig und das dann nutzen. Man will ja nicht immer gleich das komplette Android-System drauf haben, was man es natürlich mit Linux wunderbar machen kann, aber das ist dann halt ein bisschen, ja, bisschen zu viel für eine paar Runden Gardenscapes oder Homescapes zu spielen. Ne? Klar. Ja, der erste Blick auf das Design vom Huawei Mate 50. Ich kann es ja irgendwie schon fast nicht mehr hören. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin auch momentan echt am Überlegen, ob das überhaupt bei uns noch erscheint. Und was das dann soll. Denn man weiß ja, mittlerweile ist der Anschluss eigentlich weg. Ja, das Huawei Mate 40 hat das schon deutlich gemacht. Also so wird es nicht mehr weitergehen. Und jetzt soll tatsächlich, haltet euch fest, also wird getestet, das Huawei Mate 50 mit einem Kirin 9000 5G Chip auf den Markt zu bringen. Ja, also ne? Grillen. Ich bin entsetzt. Oder ein Snapdragon 8 Gen 1 ohne 5G Modem, weil darum gehen nämlich Streitigkeiten. Ja, also darf ja keine US-Technologie benutzen, die irgendwie ne, so patentiert ist oder irgendwas. Das ist ganz kompliziert, das ist alles Mumpitz. Ja, Idiotie, amerikanische Idiotie gepaart mit Ignoranz. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, ne, so ist die Lage. Und Fakt ist, dass man entweder einen Uralt-Prozessor bekommt oder einen kastrierten neuen Prozessor, der eh schon mehr als fraglich ist, ja, ob das was wird. Und hier verstehe ich nicht, dass Huawei nicht den Damens, die 9000-Chip nutzt. Oder vielleicht doch, weil MediaTek keinen Bock hat, auf der Bannliste zu landen und vielleicht eben dann doch keine Chips liefern möchte an Huawei für die Version. Und deswegen gibt es mehrere Fragen. Erscheint das Teil überhaupt international? Wenn ja, ist es denn ernst mit diesen Prozessoren? Ich kann es nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es da wohl schon weg vom Fenster, bevor es auf den Markt gekommen ist. So typisches Dead on Arrival. Ne? Da hilft es auch nichts, dass das Design an eine Kameralinse erinnert hinten und die Kameras wohl auch dann relativ gut sein sollen. Auch da stellt sich aber auch die Frage, wie sieht das aus? Ja, Leica hat, also die Kooperation mit Leica ist eingestellt. Ja, keine Ahnung, von wem das ausgehend ist. Kann durchaus sein, dass es auch ausgegangen ist von Huawei wegen der Lizenzgebühr natürlich. Auf jeden Fall kein Logo von Leica mehr hinten drauf. Möglicherweise sind die Kameras aber trotzdem noch von der Firma. Ja, keine Ahnung. Und seht ihr, das ist nämlich ein riesiges Fragezeichen, das über diesem Gerät schwebt. Und ehrlich gesagt, das Design ist dann auch das Enttäuschendste daran überhaupt. Wenn man doch schon keine vernünftigen Prozessoren mehr für dieses Gerät bieten kann. Wenn man doch schon keine schicken Logos von einem namhaften Kamerahersteller draufpappen kann, dann muss man doch irgendwie sich besonders hervortun mit zum Beispiel einem außergewöhnlichen Design. Das Ding sieht aber 0815 langweilig aus. Ja, ich kann's nicht verstehen und damit ist natürlich das Mate 50 auch das alles weg, was man jemals von der Mate-Reihe hatte, nämlich die beste Hightech zu einem interessanten Preis, neue Innovationen, auch vom Design her, das war die Mate-Reihe. Ja. Das war ja sozusagen das Testfeld für das Gerät, das dann ohne Mate-Bezeichnung rauskam. Ja? Und das war immer State of the Art, also Power ohne Ende und Wahnsinn. Und jetzt das? Das hat doch mit der Mate-Reihe nichts mehr zu tun, gar nichts mehr zu tun. Ich bin enttäuscht. Ja, ich meine, ja, ich weiß. Da kann Huawei halt auch nichts dafür. Die sind da ziemlich mies, ungerecht behandelt worden. Aber übrigens auch vollkommen, ich sag's immer wieder, übrigens auch vollkommen ohne Beweise. Aber ja, ist halt so. Ja. Der Rassismus macht sich breit. Da muss man nur eine chinesische Firma sein und schon kriegt man Sachen unterstellt, die in anderen Ländern normal sind und sogar noch gefördert werden. Zum Beispiel Spionage. Egal, weiter geht's. Gut, OnePlus 10R soll wohl einen Dimensity 9000 Chip bekommen. Und damit wäre es auch ein vernünftiges OnePlus 10 Gerät. Ja. Ich habe ja schon gesagt, das OnePlus 10 und OnePlus 10T hat ja ein diesen Snapdragon-Prozessor. Ja. Und jetzt soll eben dieses 10R rauskommen für China und Indien. Ja, ich weiß nicht, hoffentlich gibt es das Teil dann auch irgendwann in Europa, weil damit hat man dann einen vernünftigen Prozessor, der dann auch nicht so heiß wird. Ja, wie gesagt, auch da komme ich nochmal am Schluss der Sendung dazu. Das scheint jetzt bewiesen zu sein fast. Ne? Und deswegen wäre das natürlich eine schöne Sache. Das wäre das einzig vernünftige OnePlus 10, nämlich eines mit MediaTek 9000 Chipsatz drin und wäre eine tolle Sache. Ja. Okay, also OnePlus 10R kommt mit dem Dimensity 9000 und zwar im zweiten Quartal sollte das kommen, diesen Jahres. Pixel 6a, also Google Pixel 6a, möglicherweise im Mai. Ja, ja, ja, ja, ja, es tauchen jetzt die Gerüchte auf mit Tensor-Chipsatz soll da drin sein, wie die Pixel 6 Geräte. Naja. Und auch hier, wenn wir dann sehr interessante Sachen erwarten können, es wird damit gerechnet, dass es mit einem 6,2 Zoll OLED-Screen ausgeliefert wird und etwas weniger, naja, sagen wir mal, aufwendig ist die Kameratechnologie. Ja, es wird erwartet, 12,2 Megapixel Sony-Kamera als Hauptkamera, so wie auch beim Pixel 4, 4a und 5. verbaut ist und dazu eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine Selfie-Kamera mit 8 Megapixel. Also eher mau, was das betrifft, aber nicht schlecht. Ja. Wir wissen ja, was die AI so an künstlichen Fotos alles herauszaubern kann. Irgendwann kann man ein Foto einfach so im dunklen Raum machen, ohne Licht, und die AI macht dann schon ein schönes Bild draus mit irgendeinem Motiv drauf. Ne. Aber gut, das 6a, es wird dann sich zeigen, was das Teil kostet. Das soll ja ein Midrange-Gerät sein. Ja? Von daher würde ich auch auf jeden Fall keine größeren Konfigurationen wie 8 GB RAM und 128 GB Speicher erwarten. Ich hoffe ja, dass sich da Google zusammenreißt und nicht weniger Speicher einbaut. Also bei 6 GB RAM liege ich auf dem Boden und lache mich kaputt. Ja, das kann natürlich nicht sein, weil auch das für ein Midrange-Gerät so erwartet wird. Aber was ist dann eben der Unterschied zwischen dem Pixel 6, ja, vom 6a? Also es ist nicht wirklich kleiner. Es ist gut, es hat ein bisschen schlechtere Kameras drin, aber ist das alles ansonsten gleich? Oder ist da vielleicht das Chipsatz doch ein bisschen weniger performant? Also, dass zum Beispiel ein Tensor-Chip benutzt wird, der nicht so hoch getaktet ist. Ja? Wer weiß, mal gucken. Aber im Mai, das wird erwartet, im Mai soll es rund gehen, im Mai soll man hier mehr erfahren von Google. Mal gucken. Ach ja, vorhin vergessen, das Samsung Galaxy S22 ja, ist ja immer die Preise, also es wurden ja jetzt die offiziellen Preise auch schon rausgehauen, ja, noch bevor das offiziell vorgestellt wurde, allerdings sind die Preise jetzt quasi bestätigt und da ist das S22, also ich schließe jetzt mal nur die vernünftigen Konfigurationen vor. Ja, das S22 mit 8 GB RAM, 256 GB Speicher, 899 Euro. S22 plus 8 GB, 256 GB Speicher, 1099 Euro. Das S22 Ultra, also dass es das übrigens mit einer 8 GB RAM und 128 GB Storage gibt, ist für mich ein absoluter Witz. Das hat dort überhaupt nichts zu suchen, der Konfiguration, vor allem nicht zu dem Preis von 1249 Euro. Da lachen ja die Hühner. Also da ist die Mindestkonfiguration S22 Ultra mit 12 GB RAM, 256 GB Storage für 1349. Und die Top-Ausstattung ist 12 GB RAM mit 512 GB Storage für 1.449 Euro. Ja. Also 1.249 für das S22 Ultra, das eben Sinn macht. Ja. Und damit sind wir natürlich bei den erwarteten Preisen, nämlich teurer, ja, aber weniger RAM. Okay. Gut. So, dann haben wir noch was Interessantes, und zwar der neuer Chromecast soll kommen, mit Google TV natürlich, ja, als Streaming-Device. Das scheint daher zu kommen, weil der Chromecast, also das Modell mit Chromecast, mit Google TV, sehr populär war wohl in der Vergangenheit. Ja, und jetzt wird eben ein neues Modell vorgestellt mit dem Codenamen Boreal. Boreal, ja, Borealis, ja, wenn es dann. Und das soll ein ganz neues Streaming-Gerät sein, mit höheren Specs, also mit höheren technischen Daten, so wird es erwartet, um offenbar mit dem Nvidia Shield Konkurrenz aufzunehmen. Und vermutlich wird hier auch im Vordergrund stehen, dass es eben mit Google Stadia besonders gut zu benutzen ist. Denn offenbar gab es immer wieder mal Probleme. Ja. Was auch immer wieder hinsichtlich diesem Gerät aufgetaucht ist, ist, dass eine native AV1 Hardware-Dekodierung eingebaut ist, ja, was ja jetzt auch Standard ist bei Android TV-Geräten. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, dass hier noch eine hardware-seitige Dekodierung vorhanden ist. Sonst gibt es da eben massive Probleme. Und ja, ich denke, das kann man erwarten auch. Das wird sicherlich nicht direkt den Chromecast mit Google TV ersetzen. Oder vielleicht eben doch. Nur, dass der dann eben mit einer Modellpflege gemacht wird. Also das heißt, das wird einfach der neue sein dann. Ja, so wie es auch mit dem Chromecast und Chromecast Ultra gemacht wurde, dann gibt es eben den Chromecast nicht mehr. Und das ist der Nachfolger. Und ja, also so denke ich, wird es sein. Und erwartet wird auch hier im Mai die Vorstellung davon auf der Google I.O. Ich bin allerdings nicht ganz so 100% überzeugt davon, dass wirklich diese Sachen auf der Google I.O. starten, denn die Google I.O. ist ja eigentlich eine Entwicklerkonferenz, und wie die dieses Jahr stattfindet, ist auch noch fraglich. Aber okay. MediaTek Dimensity 8000, ja, ihr habt es richtig gehört, 8000, der Midrange-Prozessor, ja, der soll im März auf den Markt kommen. Da warten viele drauf, hoffe ich zumindest. Ich habe mich ja beim Dimensity 9000 auch getäuscht. Ne? Ich meine, ja, die Kriegskasse von Snapdragon, von Qualcomm ist offenbar gut gefüllt. Ja? Da können die Hersteller leichter überzeugt werden, so ein heißes Teil einzubauen. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, Dieser Midrange-Prozessor wird natürlich sehr interessant sein für viele Hersteller, die eben preisgünstige Smartphones anbieten wollen, aber trotzdem hier Leistung zeigen wollen. Denn so schlecht wird das Teil nicht sein. 5-Nanometer-Prozess, also Fertigungsprozess, ja, 4 Cortex A78 und 4 Cortex A55, getaktet bei 2,75 GHz, eine GPU Mali G510 MC6 und dieser Chip unterstützt 2K 120 Hertz oder 1080p mit 168 Hertz und auch LPDDR5 RAM und UFS 3.1 Storage wäre dort bei diesen Geräten möglich und das ist schon gar nicht so schlecht, ja. Angeblich soll auch schon ein Gerät in der Mache sein mit einem 6,6 Zoll Screen, 120 Hertz Refresh Rate, 12 GB RAM, 16 Megapixel Front-Facing Kamera und 50 Megapixel, 2 Megapixel Triple Kamera Kombination. Was da jetzt was ist, ist nicht bekannt. Und der Preis soll um die $314 liegen, allerdings umgerechnet von der chinesischen Währung wie immer sehr unzuverlässig, was das dann tatsächlich in Euro wäre. Ja. Aber man sieht, es ist für einen Kampfpreis. Ja. Aber das heißt, die Ausstattung ist nicht unbedingt viel schlechter und da müssen wir dann mal gucken, wie ist die Performance. Ich denke, hier werden wir eine Überraschung erleben. Dieser Midrange-Prozessor wird so stark sein, dass er alles, was bisher an Midrange-Prozessoren auf dem Markt ist, absolut abhängt. Da bin ich mir relativ sicher, dass es so sein wird. Und warum ich mir da so sicher bin, das ist deswegen, weil diese Woche wurde jetzt auf Geekbench 5 umfangreiche Tests gemacht und wie ich es gesagt habe, ne? Jetzt Achtung, jetzt kommt die Rubrik, ich hab's euch ja gleich gesagt, ne? Der Mansity 9000 ist mit Abstand der schnellste Android Prozessor, den es gibt. Punkt. Aus. Ende. Ich hab's euch ja gesagt, denn die Real-Life-Tests unterscheiden sich eben deutlich durch die von den Herstellern forcierten Tests, ja, jedenfalls von einigen Herstellern forcierten Tests, die damit, ne, flüssigem stickstoffgekühlten Prozessoren dann irgendwelche Benchmarks erreichen, ne, Mumpitz. Und hier zeigt sich auch ein ganz frappierendes Bild, wie schlecht der Snapdragon 8 Gen 1 überhaupt ist. Der Snapdragon 888 ist kaum langsamer als der Snapdragon 8 Gen 1. Und das soll der Nachfolger sein. Normalerweise ist Qualcomm aber durchaus schneller, also wesentlich schneller, 15% normalerweise. Hier aber überhaupt nicht in der Nähe davon. Und jetzt muss man mal gucken, woran das liegt. Und hier wird ganz klar mittlerweile von den Experten die These aufgestellt, ja, dass das an, Achtung, da-da-da-da, Hitzeproblemen liegt. Ach was, ne? Hätten die mal mich gefragt, ne? Ich hab's ja gleich gesagt. Die Prozessoren von die Prozessoren von Snapdragon, also von Qualcomm, die Snapdragon-Prozessoren, der Snapdragon 8 Gen 1, der wird überhaupt nicht die Leistung erreichen können, ja, weil der zu heiß wird. Ganz einfach. Und dann drosselt der runter, damit der nicht kaputt geht. Und dann sinkt die Leistung drastisch ab. So, und jetzt haben wir den Vergleich. Snapdragon 888 Single Core Score 1125. der Snapdragon 8 Gen 1 1231, der Exynos 2200, da komme ich jetzt auch gleich nochmal dazu, 1109, der Dimensity 9000 Prozessor, 1278. Damit ist er nochmal ein ganzes Schippe schneller als der Snapdragon 8 Gen 1. So richtig ab geht's in der Multicore-Score. Also der Exynos erreicht da etwas mehr Punkte als der Snapdragon 888, nämlich 3525 für den Snapdragon und 3534 für den Exynos 2200. Hat sich da also gut stabilisiert. Ja. Die Single-Core-Score ist deutlich gestiegen gegenüber dem, was wir noch letzte Woche gehört haben. Offenbar wurde da eben noch ein bisschen was verbessert. Aber auch hier, ja, mal gucken, wie hier die Real-Life-Ergebnisse dann sind. Weil das hier ist, das kann noch nicht das Real-Life-Ergebnis sein. Ja, sehr wohl aber beim Dimensity 9000 und beim Snapdragon 8 Gen 1. Und die Snapdragon 8 Gen 1 hat 3752, also im Vergleich zu 3552. Und da könnt ihr schon sehen, dass der Prozessor kaum schneller ist als das Snapdragon 888. Und damit ist das nicht Next Gen, sondern Last Gen. Ganz einfach. So, und der Dimensity 9000 bietet hier 4410 Punkte in der Multicore-Score auf Geekbench 5. 4410 statt 3752. Das ist der Hammer. Und damit ist er der schnellste Prozessor, mit Abstand der schnellste Prozessor im Android-Bereich. So, damit habt ihr es. Und deswegen, klar, kann ich nur sagen, wartet auf die Geräte mit Dimensity 9000 Chipsatz drin von MediaTek. Die werden die Snapdragon-Geräte wegfeuern ohne Ende. Die werden die hinter sich lassen. Und wenn ihr ein Snapdragon 8 Gen 1 kauft, habt ihr ein Gerät gekauft, das nicht dem aktuellen Stand entspricht, sondern eher dem Stand von Snapdragon 888. Boom. Zum Exynos 2200, wie gesagt, muss ich noch sagen, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen abwarten. Die Werte sind schon deutlich besser als das, was man vorher gesehen hat. Auch hier wird sich zeigen, wie die wie das Wärmeproblem gelöst wird. Wenn das gut gelöst wird, dann könnten die Werte vom Exynos 2200 vielleicht sogar noch die des Snapdragon 8 Gen 1 zumindest in der Multicore-Score übersteigen. Ja. Ach, da müssen wir noch mal schauen. Aber momentan sieht es eben so aus, dass auch der Snapdragon 888 etwas schneller ist als der Exynos 2200. Minimal wegen der Single-Core-Score. Und deswegen, ja, da muss man halt mal jetzt schauen. Aber Dimensity sowohl in der Single-Core-Score als auch in der Multicore-Score deutlich vorne. Und damit, ja, genauso wie ich es erhofft habe, beziehungsweise erhofft habe, ja, irgendwie schon, ja, aber genauso wie ich es mir gedacht habe, ja, das Hitzeproblem ist da, das Hitzeproblem ist real und somit ist eben dieses Problem deutlich zu sehen, dass der Snapdragon 8 Gen 1 gar nicht die theoretische Leistung erreichen kann, weil er vorher nämlich runterschaltet, während der Dimensity 9000 seine Werte durchaus erreichen kann, in Realität, weil der nämlich nicht so heiß wird, dass er runterschalten muss bei jeder Gelegenheit. Und wenn dann noch eine vernünftige Kühlung drankommt, dann läuft dieser Prozessor ununterbrochen mit voller Power durch. Und davon können die Snapdragon 8 Gen 1 User nur träumen. So sieht das aus. Yep. Und das war eigentlich auch schon alles von den News. Also Frust pur auch diese Woche wegen den News-Themen, die es da gab. Ne? Und da habe ich zumindest mal mir ein bisschen mehr Zeit genommen für die App der Woche. Ja, und habe gedacht, nee, ich will nicht wieder ein Spiel nehmen. Ich habe immer so viele Spiele, ja, und oder ganz exotische Sachen. Aber ich habe einen Artikel gelesen, wo war es denn? Ich glaube, bei Lifehacker. Ja, und dann haben die so auf dem iPhone diese Möglichkeit gezeigt, wie man so eine Vergrößerungsfunktion nutzen kann. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, okay, ich habe die Kamera-App geöffnet, ja, bin da rein und habe hier irgendwo hingedeutet auf dem Screen, ja, hier so, und habe eben den Zoom rangemacht hier, ne, auf so 10-fach Zoom kann ich hier einstellen, da ist, ja, da ist es so groß, die Schrift, da kann man schon was damit anfangen. Aber das ist natürlich jetzt nicht die optimale Lösung mit der Kamera-App, weil da wird auch nicht der ganze Bild das Bild genutzt, da sind noch störende Faktoren im Bild drin und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das nicht ganz so optimal. Aber ich habe eine App gefunden, eigentlich eine ganz alte App, ja, die das wunderbar ermöglicht. Und jetzt ist die war schon mal App der Woche, ja, die Smart Tools. Aber das ist ja jetzt blöd, ne? Das kann ich ja nicht einfach wegen dieser Funktion jetzt nochmal App der Woche machen. Da habe ich gesehen, dass dieselbe Firma auch eine Standalone-App rausbringt von der Lupe, ja. Tatsächlich, die App heißt Lupe Smart Magnifier und das ist eigentlich ein Teil von Smart Tools, aber das gibt es auch separat einzeln als App zu kaufen, zum Herunterladen, ja, im Play Store. Und wenn ihr die installiert, dann habt ihr sehr viele Funktionen, die speziell ausgerichtet sind, eben für dieses Vergrößern und nicht für die Kamera. Ja, und da müsst ihr aufpassen im Play Store, dass ihr nicht die falsche App erwischt. Ja, da gibt es nämlich irgendwie so eine Firma, Pony Mobile nennt sie sich, die haben diese die Lupe-App ein paar Mal drin, auch mit verschiedenen Icons, sodass die immer aussehen, zum Beispiel auch ein Icon, wo so aussieht wie das von Smart Tools, dass man aus Versehen wohl diese App installiert. Sehr, sehr dubios ist das Ganze. Also deswegen passt auf, dass ihr nicht die falsche App installiert. Diese hier ist von Smart Tools, ja, und die verlinke ich natürlich auch noch direkt. So, und da habt ihr eine schöne Magnifier UI, wo ihr das komfortabel vergrößern könnt, und zwar richtig groß, ja, auch mit dem Volume Up Down Buttons könnt ihr das machen. Ihr könnt auch per Pinch zoomen und ihr könnt die Lampe einschalten, falls es zu dunkel ist, ja, also die LED. Autofokus gibt's da, aber ihr könnt auch per Klick den entsprechenden Bereich anwählen und ihr könnt Screen Capture machen von dem, was ihr seht, ja. Auch das ist eine schöne Sache und könnt dann auch dieses Bild teilen. Ja, also im Prinzip eben auch ein Foto machen. Was ihr aber auch noch machen könnt, das finde ich besonders schön, ihr könnt das Bild einfrieren. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr sogar noch nachträglich noch weiter reinzoomen, ja, obwohl ihr das ja sowieso schon gezoomt habt. Ja. Und das finde ich ist eine ganz tolle Sache. Somit kann man eben, muss man nicht das permanent draufhalten, wenn man jetzt etwas ganz viel Granes sehen will, ja, muss man das nicht permanent draufhalten und dann hier rumfummeln zum Vergrößern, dann verrutscht man wieder, dann muss man es wieder suchen, dann muss man wieder kleiner machen, muss man es wieder suchen, bis in die Mitte, na, dann macht es wieder größer, also hinher, sondern ihr macht einfach dann ein Foto von diesem, also eben nicht mit der Kamera-App, mit der umständlichen, sondern eben direkt hier in dieser App, ja, macht ihr ein Standbild sozusagen und könnt dann das Standbild komfortabel reinzoomen, abspeichern, auch wenn ihr wollt, verschicken, also teilen mit jemand oder eine andere App laden, ja, und so weiter und so weiter. Also das ist auch eine schöne Sache. Auch könnt ihr mit, wenn ihr das in eine andere App quasi überspielt, könnt ihr auch zum Beispiel Kontrast ändern. Ihr könnt auch das Bild des eingefrorenen spiegeln, sodass hier auch eventuell Sachen besser zu erkennen sind. Ja? Oder wenn irgendwann das spiegelverkehrt ist, könnt ihr es gleich lesbar machen. Ne? So sieht es aus. Wollte man ja schon immer mal wissen. Ne? So, man macht ja Bilder von Schaufenstern und dann sieht man ne, in diesem Schaufenster gespiegelt, ja, steht dort irgendwas. Ne? Und dann geht man da drauf und so und dann kann man es besser lesen. Hat doch jeder schon mal gehabt, andauernd, oder? Naja, also Lupe Smart Magnifier von Smart Tools Co. Punkt. Das ist die richtige. Ich habe die Smart Tools schon viele Jahre, schon vor vielen Jahren gekauft. Das ist, wie gesagt, Teil davon, von diesen Smart Tools. Und ich bin immer überrascht, wie nützlich die ist. Letztens hatte ich die auch gebraucht, um was anzubringen an der Wand, nämlich die Wasserwaage-Funktion. Und ja, es hat gut funktioniert. Das Ding ist wirklich im Wasser wunderbar. Entfernungsmessung beim Geocaching und Höhenmessung beim Geocaching war auch schon oft nützlich. Aber hier, wie gesagt, diese ausgekoppelte App hier, Lupe Smart Magnifier, ist speziell nur zur Vergrößerung davon, ja, mit den ganzen Funktionen, die ich eben gesagt habe. Eine wunderbare Sache, gerade wenn man etwas genauer erkennen will und ehrlich gesagt, bei manchen Sachen, ich habe relativ gute Augen, muss ich sagen, zum Glück, da muss ich dreimal auf Holz klopfen, ja, aber dennoch, mittlerweile wird auf manchen Sachen hinten Dinger drauf gedruckt, die sind so winzig, ich weiß gar nicht, dass das überhaupt erlaubt ist, ja. Die sind so winzig, dass man die unmöglich mit dem bloßen Auge lesen kann. Ja? Und das ist dann ganz vernünftig, wenn man nicht so verrückt ist wie ich und immer ein schwarzer Taschenmesser mit Lupe dabei hat, ja. Dann kann man nämlich auch sein Smartphone dafür wunderbar nutzen und die Qualität ist dann auch wirklich sehr gut und bei schlechten Lichtverhältnissen mit dem LED-Licht zusammen perfekt, da kann man dann wirklich alles sehen. Also Lupe Smart Magnifier kostenlos im Play Store zum Herunterladen. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr in eurem Podcast Player schaut, könnt ihr die Links und weitere Informationen zu der Sendung von heute finden. Und von dort aus dann weiterklicken und natürlich auch den direkten Link zur App der Woche, damit ihr da auch nicht so lange rumsuchen müsst und diese komische, dubiose Firma da auf den Leim gehend. Sehr seltsam. ja. Und dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.